geschafft. Den Rucksack voll mit neuer Lebenskraft. Und mein Kompass zeigt den Weg durch eine bunte Welt. Wer sich freut, ist angenehm. Wer nichts sagt, muss in der Ecke stehen. Wer den Bogen raus hat, der ist Edelmann. Du meine süße Betonwand, du passt nicht in mein Traumland, ja. Wann?